Geschichte des Rundfunks der DDR mit mir, Chris Mayfield. Hast, ich wär leicht zu fangen, so mit einem heißen Blick und Schmus um meine Wangen. Ein paar Glas vom süßen Weine und ein bisschen Gieren, und schon werde ich die Deine, doch man kann sich irren. Dass ich nicht aus Stein bin, wenn dein Charme mich eingewickelt, dass ich dann bald dein bin. Da bist du hereingefallen über beide Ohren. Einer, der mich überrumpelt, ist noch nicht geboren. When you can't find 1962 waren insgesamt 22 Mitarbeiter einschließlich Schreibkräften beim DFS 904 beschäftigt. Am 17. August 1956 stufte das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe die Kommunistische Partei Deutschlands KPD in der BRD als verfassungswidrig ein. Die Partei wurde verboten und deren Auflösung angeordnet. Die Gründung von Ersatzorganisationen wurde untersagt und das Vermögen zu gemeinnützigen Zwecken eingezogen. Der DSF 904 der Deutschen Freiheitssender tauchte als Stimme der KPD, wie aus dem Nichts am Tage des Verbots der KPD, dem 17. August 1956 um 20 Uhr im Äther auf Mittelwelle auf. Er sollte über 15 Jahre in Richtung Bundesrepublik Deutschland senden, bevor er genauso plötzlich wieder am 30. September 1971 verstummte. Ein denkwürdiger Tag, dieser 8. Juli 2021 auf Ihrem DDR1 Original Berlin. Heute der zweite Teil des Interviews mit dem gestrigen Geburtstagskind Heidemarie Wenzel und eine weitere Ausgabe des Neuen Deutschland von 1983. In Stunde 1 unser musikalisches Feuilleton, die Geburtstagskinder, und da ist eines dabei, was sicherlich nicht im DDR-Rundfunk gelaufen ist. Der vierte Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland, Walter Scheel, der auch laut und schallend sang und damit die Spitzenposition der bundesdeutschen Hitparade erklomm, kann man sich heute kaum noch vorstellen in Zeiten von Lügenpresse und Co. Walter Scheel, wir spielen es natürlich laut und hell. Der Mann war übrigens bei der FDP, dann spielen wir es gern auch gelb. US-amerikanische Musikklassiker, Louis Jordan, Link Davis, Billy Eckstein, aber irgendwie auch passend dazu, Beck und Country-Held Toby Keith. Andrew Fletcher von Depeche Mode hat Geburtstag, drei Titel der Band, In Your Room, Stripped und Blasphemous Rumors. Carlos Cavazo von Quiet Riot. Steve Lawrence, wir spielen drei Titel von ihm. Go Away Little Girl, Footsteps und Party Doll. Und am Anfang Eddie van Dijk. Aber es gibt noch ein paar weitere Geburtstagskinder. Nelson Rockefeller, Anton Schwarzkopf. Für alle Freunde von Achterbahnen. Der Komiker Marty Feldmann. Der Geräuschaufzeichner Walter Tilgner. Politiker Peter Dankert, SPD, Angelica Houston, der Gitarrist Aldo Rodriguez aus Kuba, Kevin Bacon aus Mexiko, Victor Rasgado, Linda de Mol, Marcel van Ackeren, Anna Schäfer, Käthe Kollwitz, Philip Johnson, der Architekt, Hiraho Kishio, Harald Reinl, Peter Passetti, aber jetzt Musik, Earl van Dijk. Well, all I want is a party doll. Come along with me when I'm feeling wild. To be ever loving, true and fair. To run her fingers through my hair. Come along and be my party doll. Come along and be my party doll. Come along and be my party doll. I wanna make love to you, to you. I wanna make love to you. I saw a gal walking down the street. Kind of a gal I would love to meet. She had blonde hair and eyes of blue. Baby, I'm gonna have a party with you. Come along and be my party doll. Come along and be my party doll. Come along and be my party doll. I wanna make love to you, to you. I wanna make love to you. Every man has gotta have a party doll to be with him when he's feeling wild. Run her fingers through his hair. To run her fingers through his hair. Come along and be my party doll. Come along and be my party doll. Come along and be my party doll. I wanna make love to you, to you. I wanna make love to you. But our lips must never meet. I belong to someone else, and I must be true. Go away, little girl. Go away, little girl. It's hurting me more each minute that you delay. When you are near me like this, you're much too hard to resist. So go away, little girl, before I beg you to stay. Go away, please don't stay. It'll never work out when you are near me like this. You're much too hard to resist. So go away, little girl. Call it a day, little girl. Oh, please go away, little girl, before I beg you to stay. Thank you. Should have been a cowboy. sidekick with a funny name, running wild through the hills, chasing Jesse James, ending up on the brink of danger, riding shotgun for the Texas Rangers. Go West, young man, haven't you been told? California's full of whiskey, women and gold, sleeping out all night beneath the desert stars, with a dream in my eye and a prayer in my heart. I should have been a cowboy, I should have learned to rope and ride, wearing my six shooter, riding my pony on a cat and drive, stealing a young girl's hearts just like Gene and Roy, singing those campfire songs. Oh, I should have been a cowboy. Should've been a cowboy, I should've learned to rope and ride, I'd be wearing my six-shooter, riding my pony on a cattle drive, stealing a young girl's heart, just like Gene and Roy, singing those campfire songs. Oh, I should've been a cowboy, yeah, I should've been a cowboy. Should have been a cowboy. DDRs. Splinters. Yo, bring it on down. as I gaze from my window at the moon and its light. My thoughts are astray to you in the still of the night, when the world is in slumber. Oh, the times without number, darling, when I say to you, dear, I love you. Are you my life to be, my dream come true? Or will this dream of mine fade? Like the moon growing dim on the rim of the hill, in the chill still of the night. Do you love me? Is I love you? Are you my life to be, my dream come true? Or will this dream of mine fade? amor. Quieres guarir que la me mi mos con es mi moshidi. Hey, ha, ha. Oh, mi mos con es mi di pasar. You left me alone and so blue. Please come back. Hey, child, come on back. Make me happy, live with me and dig my moon. Thank you. das Gerstengetränke reicht der Wirt mir im Krug. Hinter den Fensterscheiben lacht dein Gesicht so hold. Ich möchte so gerne noch bleiben, aber der Wagen, der rollt. Ich möchte so gerne noch bleiben, aber der Wagen, der rollt. Flöten höre ich lustiges Bassgebrumm, junges Volk im Reigen tanzt um die Linde herum. Hirten die Blätter im Winde, jauchzend und lacht und tollt. Ich blieb so gern bei der Linde. Das Futterhaus. Große Auswahl rund ums Tier. Pedigree Nassnahrung für Hunde. Die 800 Gramm Dose für nur 99 Cent. Das Futterhaus. Die mit dem gelben Hund. Hier in Holland, kurz hinter der Grenze, reihen sich 9 tolle Hansestädte wie eine Perlenkette aneinander. Ich liebe die Gegensätze hier. Historische Innenstädte mit mittelalterlichem Charme, aber auch moderne Geschäfte und angesagte Lokale. Und natürlich eine vielfältige Kulturszene, die alles verbindet. Komm doch auch, ob mit dem Fahrrad oder zu Fuß. Entdecke die Hansestädte so, wie du es gerne magst. Informiere dich auf holland-hanse.de. Hoch auf dem gelben Wagen. Ich habe in der Schule immer singen müssen, hab mein Waage voll geladen. Barbarossa besingen jetzt die Lindenwirtin. Keinen Tropfen im Becher mehr, und der Wagen wird schlaff und leer, lechzend Herz und Zunge, angetan mir ist der Wein, deiner Augen ein heller Schein, Lindenwirtin, du Junge, Lindenwirtin, du Junge. Angekreidet wird hier nicht, weil's an Kreide uns gebricht, lacht die Wirtin heiter. Hast du keinen Heller mehr, gib zum Vorhand dein Ränzel her, aber trinke weiter, aber trinke weiter. Sein Ränzel ein gegen einen Krug voll Wein, der zum Wind sich wenden, spricht die Wirtin junges Blut, hast ja Mantel, Stab und Hut, trink und lass dich pfänden, trink und lass dich pfänden. Wanderknab, Mantel, Hut und Wanderstab, sprach betrübt die Scheide, fahre wohl, du kühler Trank, Lindenwirtin jung und schlank, liebliche Augenweide, liebliche Augenweide. Schöne Weib, hast dir noch ein Herz im Leib, lass mir's trauter wandern. Was geschah, ich tu's euch kund, auf der Welten roten Mund brannte heiß ein anderer, brannte heiß ein anderer. Wer dies neue Lied erdacht, sang's in einer Sommernacht, lustig gegen die Winde. Vor ihm stund ein volles Glas, neben ihm Frau Wirtin saß, unter der blühenden Linde, unter der blühenden Linde. Das deutsche Volkslied lebe hoch auf ihrem DDR1 an diesem Donnerstagnachmittag. Bin ein fahrender Gesell, kenne keine Sorgen, labt mich heut ein Felsenquell, du es rein beim Morgen. Bin ein Ritter Lobesam, reit auf Schusters Rappen, für den Lockren zeig ich an. Und den Spruch im Wappen nur immer lustig blut und heiterm Sinn. Futsch ist Futsch und hin ist hin, nur immer lustig blut und heiterm Sinn. Hin ist hin. Zieh ich in ein Städtchen ein, spür ich im Gehirne, wo man trifft den besten Wein und die schönste Dirne. Man lächelt wohlgemut, streicht die Fiedel schneller und ich werf ihm in den Hut meinen letzten Heller. Nur immer lustig Blut und heiterm Sinn. Futsch ist Futsch und hin ist hin. Nur immer lustig Blut und heiterm Sinn. Hin ist hin. Meister Wirt, darfst heut nicht ruhen, schlag heraus den Zapfen, Backfrau wird in mir ein Huhn und zum Nachtisch krapfen. Was ich heut nicht zahlen kann, zahlen werd ich's künftig, darum schreit's mit Kreide an, wird und bleib vernünftig. Nur immer lustig Blut und heiterm Sinn, Futsch ist Futsch und hin ist hin. Nur immer lustig Blut und heiterm Sinn, hin ist hin. Wein dir nicht die Äuglein trüb, Mägdelein vor Trauer, fahrender Gesellenlieb ist von kurzer Dauer. Fahrender Gesellenlieb endet vor den Toren. Wein dir nicht die Äuglein trüb, hast nicht viel verloren. Nur immer lustig Blut und heiterm Sinn. Futsch ist Futsch und hin ist hin. Nur immer lustig Blut und heiterm Sinn. Hin ist hin. Gerhard Neef, und nun erhebt sich feierlich die Stimme von Peter Schreier. Allein. mein Blümelein, das heißt, vergiss nicht mein, dies Blümlein lieg ans Herz und denke mein. Stirbt Blum und Hoffnung gleich, wir sind an Liebe reich, denn sie stirbt nie bei mir, das glaube mir. Wär ich ein Vögelein, bald wollt ich bei dir sein. Scheut Pfeil und Hagel nicht, flüg schnell zu dir. Schöss mich ein Jäger tot, fiel ich in deinen Schoß. Sähst du mich traurig an, gern stirb. Heidemarie Wenzel, gestern konnte sie Geburtstag feiern, jetzt zweiter Teil des Interviews. DDR1 Mediengeschichte. Hier ist der Deutsche Soldatensender auf Mittelwelle 935 kHz. Nicht für die Jugendlichen der DDR gemacht, die diesen Sender aber empfangen konnten, den Deutschen Soldatensender auf 935 kHz. Mediengeschichte, DDR1. Ich bin mir sicher, in den 70er Jahren hingen Sie in der einen oder anderen Jugendstube per Poster. Sie waren ja doch so eine Art Star auch gewesen in den jungen Jahren. Wie hat sich das eigentlich angefühlt in der DDR? Haben Sie das gemerkt? Kaum. Nee, eigentlich nicht. Also man hat es gemerkt an den Autogrammwünschen oder so. Ne? Das schon, und es war ja auch mal bei Abschied ein wunderschönes Plakat, das hing überall an allen Litfaßsäulen. Das war sehr schön. Ja, ach, das nimmt man, ich weiß nicht, ich war auch sehr naiv. Also ich bin eigentlich sehr gebildet, aber doch keine Intellektuelle. Ich bin eigentlich doch naiv. Das nimmt man so hin, das findet man rührenderweise. Und viel wichtiger ist, dass einem später und auch heute noch manchmal Leute schreiben. Neulich habe ich einen Brief aus Jena, Thüringen bekommen, na, ist schon 2 Jahre her. Vier junge Frauen, oder so jung waren sie, aber jünger als ich ganz sicher, haben zusammengesessen und ist ihnen plötzlich Heidemarie Wenzel eingefallen. Und dann haben sie mir geschrieben, haben gesagt, wir haben hier gesessen und haben uns an sie erinnert und wie gut die Filme und dass sie eigentlich eine tolle Schauspielerin sind, und würden sie uns ein Autogramm schicken. Das ist ja, das, also wichtig daran ist nur, wenn man dann auf Leute trifft, dass man tatsächlich etwas bewegt hat in der Seele. Das wollte ich ja, ne? Das wollte ich ja immer, womit auch immer. Hauptsache, also sozusagen die Erziehung zum Gefühl. Ich habe von Flaubert diesen Roman, den habe ich als junger Mensch gelesen, habe gedacht, das ist es. Also du musst dem Publikum helfen, Gefühle zu entwickeln, Gefühle zu pflegen und Gefühle weiterzugeben. Und darum habe ich mich bemüht. Und wenn dann das zurückkommt, ist das ein unglaubliches Geschenk. Dann spielen wir jetzt nochmal Bach, und ich schlage einfach vor, wir spielen jetzt eher. Ja. Thank you. Heidemarie Wenzel zu Gast. Wir haben ihre großen Filme besprochen. Ab Mitte der 70er Jahre bekamen sie aber, laut Wikipedia, schlechtere Angebote. Sie galten als politisch unzuverlässig. Was muss man sich heute darunter vorstellen? Das weiß ich bis heute nicht. Außer, dass ich ja vielleicht ab und zu kritische Äußerungen gemacht habe, ganz, weil ich habe nie aus meinem Herzen eine Mördergrube gemacht oder so. Es lag aber auch daran, dass ich natürlich mit meinem Mann zusammen war. 75 bis 75 war noch alles scheinbar in Ordnung, aber dann kam Mede und der fiel in Ungnade bei der DEFA und damit fiel ich irgendwie auch mit. Es gab mal irgendwie irgendwo war ich unterwegs, da war auch Mede dabei, war irgendein Film von mir und ich habe aber, wie ich eben war, überschäumend am Nebentisch wild über ihn geschimpft und dann drehte er sich plötzlich um und sagte, ich habe sehr gute Ohren. Also hatte das damit zu tun, aber ich weiß nicht, es muss nachher, als mein Mann dann in Absprache, also drüben blieb bei einem versäumten Besuch, weil er seine sterbende Schwester einfach nochmal sehen wollte und sie auch begleiten wollte, Sterbebegleitung machen wollte, habe ich dann einen Ausreiseantrag gestellt und dann hatte ich ja ganz offiziell auch Berufsverbot. Ne? Ihr Mann ist ja der Regisseur Helmut Nitschke, da kommen wir nachher nochmal ganz kurz drauf. Sie sprachen aus, was Ihnen nicht passte. Was passte Ihnen damals nicht? Und noch wichtiger, was passt Ihnen heute nicht? Ach Gott, die Welt ist schwierig. Also in der Jugend ist man natürlich viel ungeduldiger und auch viel kämpferischer als im Alter. Dann hat man schon einige Sachen ausgefochten. Also ja, diese Enge, dieses Eingesperrtsein, diese Militarisierung und dieser absolute Verrat im Grunde an diesen Ideen, weil es war ja eine Diktatur, aber diese Ideen waren ja gut. Ich meine, ja, auch die Möglichkeit zum Beispiel, also ich weiß noch, ein ND stand da drunter, die gebildete Nation, also der Versuch, alle zu bilden. Und das war ja tatsächlich in gewisser Weise sehr gut, dass Arbeiterkinder erstmal gefördert wurde. Zum Schluss war es aber so, dass überhaupt nur noch in viel späteren Zeiten, Gott sei Dank, ich war schon sehr erwachsen, dass nur zwei Kinder aus jeder Klasse überhaupt Abitur machen durften. Und das waren dann immer die Kinder von Genossen oder so weiter oder auch zum Studium. Also diese Schulregelung überall und dieses, also die haben einen ja für blöd gehalten offensichtlich. Ich weiß es nicht. Also das war einfach beleidigend, so behandelt zu werden. Ich meine, es war kein offener Faschismus. Es gab viel schlimmere Zeiten in Deutschland. Das war einem schon bewusst. Ne? Bürokratismus auf jeden Fall. Auch das, und ich meine, es haben Leute immer über die Kunst geredet, die davon überhaupt gar keine Ahnung hatten. Ja, die waren ja auch damit überfordert. Die haben sich dann immer erschreckt, so sind unsere Arbeiter nicht. Also zu Iris Gustner haben sie gesagt, bei Taube auf dem Dach, also sie hätte der Arbeiterklasse ins Gesicht gespuckt. Ja, haben die einen Knall oder was? Ja, und auch bei den Filmen meines Mannes, der hatte ja Wind von vorn, der ist ja ganz abgewaschen worden. Der einzige DEFA-Film, der überhaupt abgewaschen abgewaschen wurde. Da gibt es überhaupt gar keinen Rest mehr, nicht mal ein Foto. Zwei Fotos existieren, aber nicht bei der DEFA. Da haben die auch, die haben Angst vor ihrer eigenen Arbeiterklasse gekriegt, weil die kamen plötzlich so in Großformat und dann, weil das alles Lüge war, die haben nur noch Phrasen gedroschen. Das ist natürlich auch das Problem, wenn du die Leute bildest, erziehst du sie natürlich auch zum Denken und diese zweite Stufe, darüber können wir nachher nochmal, da kommen wir nachher nochmal drauf im Zuge der Religion, aber ich möchte vorher nochmal fragen, was passt Ihnen heute nicht? Ja, es passt, was heißt es passt? Ja, es passt mir nicht. Ich finde, also diese Gesellschaft im Moment, in der wir jetzt hier leben, also in der Bundesrepublik, ich finde, oberflächlich gesehen, sie einfach derartig seicht, derartig bescheuert. Also die Leute werden derartig verdummt durch diese Massenmedien, ob das die Zeitschriften sind, auch das Fernsehen ist nicht, diese ganzen Privatsender. Ich bin ja für Freiheit, das war ich ja immer, aber wenn es nur dumm ist, was mit der Freiheit angefangen wird, dann ist das eben auch schade. Also das passt mir schon, und dieses ohne Moos nichts los, ne? Das fing ja schon an, das wusste man ja schon im Osten und das fand man schon eine blöde Haltung, aber da dachte, gab es ja auch noch viele Intellektuelle und da gab es noch diesen Film, es gab noch Kluge und Fassbinder und da wollte man hin, aber das ist ja heute, es ist ja fast alles Brei, obwohl es so interessante junge Leute gibt, die können sich vielleicht nicht durchsetzen. Heute muss man eben kämpfen um das Geld, um einen Film zu machen. Damals musste man immer mit den Oberen und mit den Genossen kämpfen, um ihn machen zu dürfen. Also die haben es auch nicht einfach. Schön ist, dass man reisen kann, natürlich. Und ich finde, man darf auch die Welt nicht nur sehen, das, was um einen herum ist. Die Welt ist sehr groß, die Welt ist sehr gefährlich im Moment, die ist am Rande der Katastrophe, aus vielerlei Gründen, auch aus Gründen der Naturzerstörung. Und dieser ungebremste Kapitalismus macht die Welt kaputt. Also das würde mich am meisten stören, nicht die Kleinigkeiten, die ich am Anfang erzählt habe. Ja, das stimmt und das zeigt uns erstmal auch ein Stück ungebremster Sozialismus, genauso schwierig wie ungebremster Kapitalismus. Drum bremsen wir unsere Gedanken jetzt ab mit einem Werk von Paul McCartney. Sie haben ja der Tochter immer die Karten zu kaufen. Ja, ich spendiere ihr das immer, weil die geht auch heute noch, obwohl sie auch Bach liebt und Händel und natürlich ganz andere Interessen hat. Das ist eine intellektuelle, sehr kluge Tochter. Aber sie geht eben immer da und dann spendiere ich das, ja. Paul McCartney. Oh, Paul McCartney, Heidemarie Wenzel, Sie haben den Weg zu Christus gefunden, Sie meditieren täglich. Was bedeutet Ihnen dies? Ja, also es sind zwei Fragen auf einmal, ne? Der Weg zu Jesus und das Meditieren. Es sind auch zwei unterschiedliche Geschichten. Also da ich ja Bach immer schon geliebt habe, also als junges Mädchen, erst Beethoven und dann Bach mit ab 17 und Händel und Barockmusik, war mir natürlich irgendwann klar, als ich diese Oratorien immer wieder hörte und liebte, da muss ja was dran sein. Also wenn ein so genialer Musiker, der so innerlich Musik schreiben kann, so großartig Christ war, dann muss ich mich damit beschäftigen. Und dann kam ich, da ich ja Berufsverbot hatte in der DDR, habe ich mich dann auch und die mir gesagt haben, sie müssen sich irgendeine Arbeit suchen, sonst verhaften wir sie wegen Asozialität. Und ich hatte ja zwei Kinder zu Hause. Habe ich mich dann bei der Kirche beworben und bin dann auch eingetreten und habe bei der Kirche gearbeitet, im Kirchbüro. Und war ja sowieso schon auf dem Weg und das war wunderbar, meine Taufe, weil ich habe Rilke gelesen, den ich auch so liebe. Ja. Und zwar das Marienleben, das beinhaltet ja immer die verschiedenen Stationen Jesu als am Gründonnerstag und dann wurde ich getauft. Und dann wurden meine beiden Kinder getauft. Das bedeutet mir natürlich sehr viel, weil mir das einen großen Halt gab und viel erklärt hat. Ich meine, keine enge, kein enges Christentum. Das erklärt sich auch dadurch, dass ich später dann eine Frau getroffen habe, also eine Meisterin, eine hohe spirituelle Meisterin, die also Asiatin ist, also eigentlich Vietnamesin, aber nicht mehr in Vietnam lebte, sondern in Amerika, erst in Taiwan, dann in Amerika. Und eine große Meditationsmeisterin auch war. Und da habe ich das Meditieren gelernt. Also das waren zwei verschiedene. Das passt aber trotzdem natürlich zusammen, weil es gibt ja auch christliche Meditation, die Mönche meditieren ja auch. Aber ich habe es dort gelernt. Und diese fünf Shilas, das ist eigentlich ähnlich wie die 10 Gebote im Christentum, die man einhalten soll. In dem Sinne sehe ich das auch als eine Einheit. Ich sehe nichts eng. Ich meine das nur, dass jeder Mensch spirituell eigentlich ist. Und viele merken es und manche merken es eben erst sehr spät oder gar nicht. Trotzdem sind sie alle in diesem spirituellen Universum eingeschlossen. Und wie diese Macht aussieht, dass das kein alter Mann mit Rauschebart ist, ist ja klar, sondern dass das irgendwelche Kräfte sind, das bleibt ja auch jedem überlassen. Es gibt ein schönes Zitat von Ihnen, das habe ich bei der Recherche gefunden. Man kann die Welt nur ändern, wenn man sich selber ändert. Was meinen Sie, welche Rahmenbedingungen bräuchte das denn? Im Grunde braucht es gar keine Rahmenbedingungen. Natürlich sind gute Bedingungen förderlich, aber ich selber kann, wenn ich zum Beispiel Veganerin bin, was ich jetzt bin, das ist ein ganz kleiner Beitrag, aber man weiß ganz genau, wie viel Gülle, abgesehen von den Schmerzen der Tiere, aber wie viel Gülle vergiftet schon das Grundwasser und dass ein Drittel aller Weizenproduktion und Getreideproduktion an Viehfutter schon verloren geht und überall Hunger in der Welt ist, könnte man, also wenn es viele machen, wie ich, könnte man schon die Welt ein bisschen besser machen. Und da gibt es natürlich viele Möglichkeiten, weil man kann die Welt verändern, auch natürlich mit guten Gedanken, indem man gute Gedanken wünscht oder jemanden anderen wünscht oder sendet. Das lernt man ja auch in der Meditation. Ich habe mich auch viel mit Buddhismus beschäftigt und das hat mich eigentlich überhaupt erst nicht zum Christentum gebracht, sondern gemerkt, dass alles eins ist. Ne? Der Dalai Lama sagte, Religion, das ist wie ein Rad und die verschiedenen Religionen sind nur die Achsen. Ja? Weil man muss auch aufpassen, der Dalai Lama sagt zum Beispiel jetzt, Vielleicht ist es im Moment wichtiger, eine allumfassende Ethik zu schaffen als die Religionen, weil eng gefasst Religionen auch ein großes Gefahrenpotenzial sind, ein Gewaltpotenzial sind, was wir ja gerade im Moment merken. Da kann ich auch hineingehen, weil die letzte Schrift von Dalai Lama habe ich mit großem Gewinn gelesen. Dieses Buch wirklich mit großem Gewinn, weil er sich ja da auch wissenschaftlich mit auseinandergesetzt hat und da auf eine andere Ebene kommt. Es steckte ja auch für mich auch in dem sozialistischen Modell diese Ansätze drin. Aber es ist natürlich in der bürokratischen Ausführung. Also es ist schon eine Quadratur des Kreises. Aber dass Sie den Dalai Lama ansprechen, das hat mich auch fasziniert, dieses kleine, dünne Buch. Und ich möchte jetzt einen Titel spielen, der passt jetzt hier hinein, weil er, glaube ich, auch diese Grundgedanken in sich hat. Er kann so und so interpretiert werden, uns hilft kein Gott, unsere Welt zu erhalten. Und die Welt ist sehr gefährlich, wir haben es vorhin gesagt. Karat, der blaue Planet. Oh, Seite Marie Wenzel. Wir haben jetzt viel über Spirituelles auch gesprochen. Jetzt kommen wir nochmal zum Film. Es gibt einen Film, an den habe ich Erinnerung. Da war ich nämlich 14. Waren Sie auf der Titelseite der FF dabei und das hat mir alles sehr gut gefallen und das hat mich auch interessiert. Fontane kannte ich auch schon ein bisschen. Eine Fontane-Verfilmung, Franziska heißt der Film, von einer Regisseurin. Das weiß ich erst heute, weil ich mich mit ihr intensiv beschäftigt habe, alle ihre Filme auch aus dem Rundfunkarchiv bestellt habe. Und sie war, finde ich, eine der besten Fernsehregisseurinnen der DDR auf jeden Fall gewesen. Ganz hervorragende Filme, gut besetzt. Ja, Erinnerung an Christa Mühl, Erinnerung an den Film Franziska. Sie hatten die Hauptrolle. Ja, das war natürlich, das war ja so eine ganze Serie von Frauengestalten, in der also auch Franziska fiel. Ja, das war natürlich ein tolles Angebot und eine Schauspielerin zu spielen in Wien, aber wieder ja mit dem Nemtschik. Und ich liebte ja auch Ungarn so, ja. Und das, da gibt's so eine Geschichte natürlich in einer Szene und die Christa Mühl, also eine wunderbare Frau und lachte sich tot und war total entsetzt, weil übersetzt im Film aus dem Ungarischen ins Deutsche. Ne? Und ich habe das Gleiche gemacht. Als ich jung war, habe ich mal in Ungarn gedreht und mich natürlich in einen ungarischen Regisseur verliebt und hatte auch schon das Aufgebot bestellt. Dann kam wieder ein anderer dazwischen, aber habe dann auch aus dem Ungarischen Petőfi übersetzt. Ja? Also das war, ich erzähle das nur, dass mir also bestimmte Sachen ganz nah waren und diese Figur für mich gar nicht so weit entrückt in einem anderen Zeitalter war, sondern mir nah war und natürlich ist es ja tragisch, es ist wunderbar. Ne? Und ich weiß, als bei einem Drehtag, als sie dann in ihrer Witwenkleidung, es waren ja auch wunderbare Schauspieler noch dabei, dann, als ich dann nach Hause kam, habe ich mich hingesetzt und ich habe Bach gehört, natürlich Matthäus Passion und es heulte und heulte und heulte. Das war auch mit einer der letzten Drehtage. Also ich habe mich auch ganz schwer von der Rolle getrennt. Aber es war auch wunderbar. Wir waren noch unterwegs in der Tschechoslowakei und haben dort gedreht und meine kleine Tochter war mit. Das sind also ganz wunderbare Erinnerungen auch an den Stab. Die konnte gute Laune schaffen, die Christa Mühl. Manchmal habe ich gedacht, ach, die könnte ein bisschen tiefer sein. Ne? Also ich wollte immer, ja, das weiß ich noch nicht. Und ich dachte, ja, also gar nicht intellektuell, aber sie hat das gut hingekriegt. Und mit Walfriede Schmidt, also die ich ja, mit der ich im Studium da zusammen studiert habe, auch mit Renate Krössner, es war eine wunderbare Zeit, auch in diesem Schloss, ja, in Ungarn zu drehen. Es hat unheimlichen Spaß gemacht. Das war eine schöne Sache. Einen letzten Film möchte ich noch ansprechen, nämlich der Film Ihres Ehemanns. Das ist nämlich Regisseur. Ja, aber der hat mehrere Filme gemacht. Der Film von 76, in dem Sie mitgespielt haben. Also Licht auf dem Galgen. Genau. Licht auf dem Galgen. Ja, für mich war es die erste Zusammenarbeit mit dem Nitschke. Und ich kannte Leichensache Zernik mal aus dem Kino, aber das war ja lange her in dem Sinne und da war ich auch noch sehr jung, kannte ihn nicht und war natürlich eine tolle Sache, eine tolle Rolle, wenn es auch nicht die Hauptrolle war, die gab es ja da, also doch der Alexander Lang und Alexander Lang, mit dem war ich im Studienjahr, also immer, was war ganz vertraut und es war natürlich Kuba drin, ne? Wir haben auf Kuba gedreht und da nur einmal in der Woche ein Flugzeug ging und einmal fiel das aus und ich war eigentlich fertig mit der Rolle. Es waren eigentlich nur 3-4 Drehtage. Nach einer Woche mussten wir noch eine Woche bleiben und noch eine Woche. Ich war also 3 Wochen im Urlaub dort. Es war unglaublich. Ne? Wir waren in Varadero und so. Also es war schon aus diesem Grunde, aber natürlich auch aus einem viel wichtigeren Grunde. Ich habe mich natürlich unsterblich verliebt in den Regisseur Helmut Nitschke. Also nicht nur in den Regisseur, sondern auch in den Mann. Und er Gott sei Dank auch in mich. Und inzwischen sind wir über 40 Jahre verheiratet. Er ist im Nachbarraum sozusagen. Ja, da sitzt er tatsächlich, ja. Und ja, also wie gesagt, war das natürlich eine tolle, tolle Geschichte. Mich haben ja immer Filme interessiert oder Rollen, die nicht, also Gegenwartsfilme machen auch Spaß, aber das andere macht mehr Spaß, finde ich. Ja? Und auch schon diese Kleider. Also jedes Mädchen verkleidet sich ja auch gern. Naja, und ich finde also diesen Film auch, abgesehen davon, dass ich ihn natürlich durch eine rosarote Brille vielleicht sehe, aus Liebe, so gelungen, so witzig und so erschütternd in diesen brutalen Szenen. Also das ist schon eine tolle Arbeit. Und das Tolle war auch, also dass wir dann, dass ich dann zu ihm zog, ich war ja eigentlich noch verheiratet, ich musste mich erstmal scheiden lassen und dann ein Jahr später, also nach unserer neuen Eheschließung mit Helmut Nitschke, durften wir mit diesem Film sogar nach Tunis fahren, also zum Filmfestival von Karthago. Und er wurde dort gezeigt und hat dort wahnsinnig Erfolg gehabt. In der DDR ja nicht, es galt so als Revolutionsexport. Ne? Die hatten plötzlich Angst, alle Leute machen Revolution wie diese Schwarzen, die ja Recht haben. Und wir hatten ja auch Recht, also das ist ja der Sprengstoff. Alle ihre Thesen, die sie einem beigebracht haben in der Jugend, waren ja, wenn man sie ernst nahm, musste man ja kämpfen, musste man ja aufstehen und sagen, ihr versaut es, ne? Ihr macht es nieder. Ne? Also in dem Sinne hat der Film wahnsinnig viel eingespielt. Er war einer der erfolgreichsten Filme, den der DV Außenhandel verkaufen konnte. Aber er ist sehr wenig gelaufen. Aber ich bin heute noch sehr stolz darauf. Und natürlich für mich ist er ja eingerahmt dadurch, dass... Also die Hörer auf jeden Fall mitschreiben, Nitschke, Gusner und auf jeden Fall auch Christa Mühl, die Filme sind alle sehenswert. Und ich fand an den Filmen ihres Mannes interessant, dass der Alexander Lang da mehrfach mitgespielt hat, auch in Leichensache Zernik, der ist ja vor allem ein brillanter Theaterregisseur gewesen, ist wenig vor der Kamera gewesen, aber bei diesen beiden und natürlich noch bei Solo Sani von Konrad Wolf auf jeden Fall. Nochmal zum Essen zum Schluss, Sie ernähren sich vegan, das haben Sie vorhin schon mal kurz gesagt, Ihr Ehemann auch? Ja, das hat nun damit zu tun, dass wir das auch versprechen mussten, um eingeweiht zu werden bei dieser Meisterin. Also in diesen 5 Schilas, also nicht trinken, nicht rauchen, keine Drogen, ne? Jeden Tag meditieren. Und da darf ich mal dazwischen fragen, gibt es da so eine Art Leibgericht, veganes Leibgericht, welches Sie haben? Ja, ich bin ja 1945 geboren. Da gab es ganz wenig zu essen und ich hatte immer Hunger. Und ich habe auch gerne Trockenbrot gegessen, wenn meine Nachbarin, die ein bisschen auf mich aufpasste, weil meine Mutter musste ja arbeiten, die war alleinerziehend, dann sagte ich, habe aber nur Trockenbrot. Dann sagte ich, Trockenbrot macht Langenrot. Ne? Das war so der Trost, den man so beigebracht bekam. Wie gesagt, also ich war eigentlich sehr verfressen als Kind und hatte immer Hunger, aber ich war sehr stolz. Ich weiß, es waren mal so Leute da aus dem Westen bei der Nachbarin und die gaben mir so eine Schokolade und dann sagte ich mal, ich esse ja jeden Tag Schokolade bei meiner Mutter. Stimmte überhaupt nicht. Ne? Und später habe ich dann auch gesagt, ich esse keine imperialistische Schokolade, ja, weil ich ja Wilhelm Pieck retten wollte. Das war meine Vorstellung als Kind, ja, als ja, dann fliegt eine weiße Friedenstaube. Also ich fange den Schuss auf und so wie bei Jeanne d'Arc. Ne, das war so mein Kindheitstraum. Ja, aber wir waren ja bei vegan und Obst. Und ich wünschte mir natürlich immer Obst. Und Obst war ja natürlich auch schwierig, auch frisches Gemüse. Also heute, also damals vegan zu leben, war sicher nicht einfach. Und Gott sei Dank eben im Sommer geboren und meine Mutter schaffte es dann mit so einer Schüssel, da gab es dann schon die ersten Kirschen und ein bisschen Melone und Weintrauben. Also dieses Schüsselobst war für mich merkwürdigerweise immer das Wichtigste an meinem Geburtstag. Und sie hat das auch immer geschafft, später wurde das auch ein bisschen einfacher. Und merkwürdigerweise ist deswegen mein Lieblingsessen auch heute noch Obst. Ich esse jeden Morgen Obst, ja. Gibt es noch ein Laster? Also das Rauchen habe ich mir abgewöhnt. Das war, habe ich mir sehr schwer abgewöhnt, sogar noch trotz Meditation immer noch heimlich geraucht. Mein Mann wusste es natürlich, aber er sagte es nicht und sagte dann nur, ach du Arme, als ich es ihm dann gestand, ach du Arme. Aber inzwischen habe ich es, also es ist 10 Jahre her, geschafft. Ja, ich weiß nicht, was mal als Laster. Ich schlafe gern, ich bin gerne faul, ich träume gern, ich mache nicht gerne sauber. Also solche kleinen Laster, ich glaube, das sind alles ziemlich lässliche. Letzte Frage, werden Sie eine Autobiografie schreiben? Nein. Ich habe schon mehrmals Angebote gehabt. Ich habe auch dann mich mal überreden lassen, eventuell anzufangen mit jemandem. Das ist total schief gegangen, weil die das gar nicht konnte. Und dann war ich auch sehr froh. Und jetzt habe ich habe vorher gesagt, wo alle schreiben, darf ich allein nicht fehlen. Das mache ich nicht mit. Die Leute schreiben, wie sie kacken. Das mache ich nicht. So, dann war ich schon fast schwach geworden. Gott sei Dank ist das schief gegangen und ich glaube, das ist richtig. Vielleicht schreibe ich es noch mit 80, aber ich weiß es nicht. Man lügt immer. Ich glaube nicht, man kann nicht wirklich wahrhaftig seine Autobiografie schreiben. Es ist besser, man wird befragt und es schreibt jemand über einen, dann ist das sicher nicht vollständig, aber das ist eine Autobiografie sowieso nie. Also die hier soll ja dann immer so für 1990 da, ja, die sieht man ja alle. Das muss auch formatiert im Prinzip. Wir haben jetzt unformatiert gesprochen, 2 Stunden mit Heidemarie Wenzel. Ich bedanke mich und habe noch ein bisschen Bach für Sie. Oh, das ist wunderbar, danke. Nachricht. Annalena Baerbock zur Süddeutschen Zeitung. Ich nehme die Kritik ernst. Sie sei zur Diskussion über große Zukunftsfragen offen und breit zu diskutieren. Breit. Auweia. Kurznachrichten, 8. Juli 2021. Als Reaktion auf die Ausweisung seines Botschaftspersonals aus Weißrussland hat das EU-Land Litauen am Mittwoch fast alle Diplomaten des Nachbarlandes zur Ausreise aufgefordert. Litauen will angesichts einer stark steigenden Zahl illegal Einreisender nun auch Militärkräfte zur Sicherung der Grenze zum benachbarten Weißrussland einsetzen. Eskalieren, eskalieren. Andere Grenze. Tadschikistan zu Afghanistan. Die Lage ist angespannt. Moskau erklärt den estnischen Konsul zur persona non grata. Diskutiert wird der Mordanschlag auf den Journalisten Peter de Vries in Amsterdam. Dieser sei mehr als ein Angriff auf die Medien. Nach dem Präsidentenmord in Haiti gibt es Tote und Festnahmen. Südafrikas Ex-Präsident Zuma stellt sich der Polizei. Raketen wurden auf die US-Botschaft in Bagdad abgefeuert. Und Joe Biden äußert sich erneut zu dem Truppenabzug aus Afghanistan. 20 Jahre dauerte der Afghanistan-Krieg. Bleiben wir in Afghanistan, die Taliban ziehen erstmals gegen eine Provinzhauptstadt los. Es berichtet dpa. Ein Mann schießt auf Polizeibeamte in Kiew in der Ukraine und wird festgenommen. Der Iran will Uran auf 20% anreichern. Moskau ermahnt Teheran. Sevin Dagdelen von der Linken fordert den Abzug der US-Atomwaffen aus Deutschland. In Bayern reichen Kritiker Verfassungsklage gegen Islamunterricht ein. Erstmals seit März rutschen die Grünen unter 20%. Basis eine Forsa-Umfrage. Ein Randalierer verursacht in Sanssouci in Potsdam hohen Sachschaden. Danach stürzt er sich nackt vom Dach. Die Bundesregierung lehnt die Verteilung von Nationalflaggen an Schüler ab. Auf keinen Fall sollte man zu seiner Nation stehen. Dafür stehen wir gerne zur US-amerikanischen Nation. New York ruft den Katastrophennotfall aus wegen Waffengewalt. Da lohnt es sich doch zu streben. Zu Corona, Kreuzimpfungen sind in Wien ab sofort möglich. Alles hinein. Gesundheitsminister Spahn meint, die Maskenpflicht gäbe es in einigen Bereichen auch im Herbst und im Winter. Eine neue Corona-Studie gibt es in Deutschland. Rund 40% wissen nichts von ihrer Infektion. Gefährlicher geht es ja kaum. Alle sind krank und wissen nichts davon. Ungarn verleiht einem russischen Minister einen Verdienstorden. Dieser habe Millionen Leben mit Sputnik V gerettet. Die Weltgesundheitsorganisation warnt vor breiter Lockerung von Corona-Regeln. Ein aktuelles Dokument greift die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung kritisch an. Initiator Werner Rügemer. Er spricht von Corona-Politik als Dauerdesaster und Geschäfte mit der Angst. Geringverdiener in Deutschland sind laut einer Umfrage weniger geimpft. In Neu-Ulm erhält ein Arzt wegen Impfangebot für Kinder Morddrohungen. Wieder will eine Studie nachgewiesen haben, dass Kinder durch das Tragen von Atemmasken höchsten gesundheitlichen Gefahren ausgesetzt sind. Da sich unter der Maske der Sauerstoff anders konzentriert, brauche ich dafür eigentlich keine Studie. Die ARD hält trotzdem dagegen. 970 Neuinfektionen meldet das Robert-Koch-Institut, 5,2 Inzidenz. Wolf Biermann übergibt sein Archiv an die Staatsbibliothek. Eine bundesweite Beratungsstelle zum Umgang mit dem Klimawandel wurde eröffnet. Das Ganze in Berlin. Man schreibt auch von einer Hotline. Da wir in Deutschland sind, nenne ich es Heißlinie und gebe mal die Nummer durch. 030 390 01201, falls sich Fragen zum Klimawandel ergeben. England steht im EM-Finale. John Lawton, der Sänger von Uriah Heep, ist gestorben. Und zum Wetter, Gewitter breiten sich heute von Westen her aus. Ruhiger bleibt es im Nordosten, der kommt morgen an die Reihe. Samstag wird schön, ab Sonntag wieder unbeständig. Marke bei Aldi kann so richtig lecker und ist diese Woche noch günstiger. Zum Beispiel Langnese Eisvariationen, verschiedene Sorten, statt 2,99 Euro nur 1,99 Euro. Oder Dr. Oetker Paradiescreme, verschiedene Sorten, statt 89 Cent nur 59 Cent. Kann viel, kostet wenig. Jetzt bei deinem Aldi. DDR1, da sind wir wieder. Gleich geht es auch heute in das neue Deutschland 1983, das Ganze vom 8. Juli. Und musikalisch wird das Ganze natürlich auch eingerahmt, und zwar mit Tina, Urlaub auf dem Meeresgrund. Und das war ja eine Produktion der Pudis, besser gesagt von Harry Jeske, der im vergangenen Jahr von uns ging. Harry war auch an der Moskauer Künstlerin Katja Surikova dran. Wie weit, will ich nicht beurteilen. Jederzeit ein Wiedersehen hat er ihr geschrieben und produziert. Wir fangen uns in einem Flug. Unter uns rauschte das Meer. Über uns schien alles endlos. Wir segelten leicht und schwer. Wir fangen uns auf einem Berg. Ranken den Tag aus einem Flug. Deutschland, die du dir nimmst. So kann ich atmen, wie ich brauch. Ein Kuss, mein Sehnsucht, die ich spür, ist Blühe für uns beide auch. Jede Zeit ein Wiedersehen, schenken, was man mir gibt. Jede Zeit ein Wiedersehen, schenken, was man mir gibt. Wir fanden uns in einem Flug, unter uns rauschte das Meer. Über uns schien alles entlos, wir segelten leicht und schwer. Ich nehme die Freiheit, die du dir nimmst, so kann ich atmen, wie ich brauch. Ein Kuss macht den du, die ich spür. Yasuhikova, sie war übrigens auch eine Pantomimin. Sie hören Original Berlin in das Jahr 1983 hier auf DDR1 Original Berlin mit dem neuen Deutschland gleich nach Tina. Urlaub auf dem Meeresgrund. Erwacht aus einem tiefen Traum. Eine Reise habe ich leise durch das Meer gemacht, würde stören kaum. In der Tiefe sah ich Sterne, die lebendig waren. Tausend Wünsche hatte ich frei. Vieles habe ich von Captain Nemo erfahren. Spannung war dabei. Der Nautilus, Korallen, alte Schiffe und zum Frühstück Algentee. Von Delfinen mancher Gruß. Abenteuer, Ungeheuer, Steine schön und glatt. Muscheln sprangen auf. Und am Abend sah ich die versunkene Stadt. Wieder treibt es mich zum Licht hinaus. Liebes Leben. 8. Juli 1983, das neue Deutschland. Von beispielhaften Taten wird berichtet von FDJlern und Komsomolzen. Am DDR-Trassenteil wurde die letzte Schweißnaht gezogen. Trotz schwieriger Bedingungen wurden die Planaufgaben fast 4 Monate vorfristig realisiert. Es ging um die Erdgasleitung Urengol-Uschgorod. Französische Gäste weilten im Stahlwerk Riesa. Es gab Gespräche mit Arbeitern. Genossenschaftsbauern bringen die Wintergerste und das Futter zügig ein. Helga Labs besuchte das zentrale Pionierlager. Es gab Gespräche mit polnischen Ferienkindern. Berichtet wird vom Liederfestival über Menschen und Meer aus Rostock. Holger und Norbert, H&N, waren dabei. In Nicaragua gab es einen Protestmarsch gegen die Politik Washingtons. Die internationalen Moskauer Filmfestspiele wurden eröffnet. Massive Luftüberfälle gab es auf eine Provinz Salvadors. Von Hochwasser waren 160.000 Argentinier betroffen. Aus London werden Massenentlassungen gemeldet. Es ging um den britischen Konzern British Aerospace und British Shipbuilders. Das dritte Bauhaus-Kolloquium fand seinen Abschluss. Der Generalsekretär des Zentralkomitees der SED und Vorsitzende des Staatsrates der DDR, Erich Honecker, übermittelte den Abgeordneten der Stadtverordnetensammlung und allen Bürgern von Ribnitz-Damgarten, Kreisstadt im Bezirk Rostock, aus Anlass des 750-jährigen Jubiläums von Ribnitz und des 725-jährigen Jubiläums von Damgarten herzliche Grüße und Glückwünsche. Natürlich auch von hier. Berlin meldet eine hohe Waldbrandgefahr infolge Trockenheit. Der Bezirkstag Suhl beriet. 80.000 Bürger wirken in ehrenamtlichen Kollektiven mit. In den Südbezirken gab es Wärmegewitter mit starken Regenfällen. Ein Bürger wurde durch Blitzschlag getötet. Örtlich gab es Energieausfall. Etwa 87.000 Rinder und 80.000 Schafe weiden gegenwärtig auf dem Grünland im Bezirk Suhl. Ein Bericht der LPG. Vorgestellt wird auf der Kulturseite ein neuer Roman von Elfriede Brüning, wie andere Leute auch. Berichtet wird vom zweiten internationalen Bildhauer Plainar in Leipzig. Künstler aus der CSSR, Bulgarien, Ungarn und der DDR waren beteiligt. Der FDJ-Zentralrat informierte über kulturelle Veranstaltungen, über den Wiedersommertheater und die Poetenwerkstatt. Eine Berliner Galerie zeigt die Werke kubanischer Kunst. Der Kulturbund gründete in Magdeburg die Gruppe Volksbauweise. Neuauflagen gab es der Werke von Wladimir Majakowski. Der Kessel Bundes wurde vorgestellt, von Helena Bondratschkova präsentiert, zu Gast Dean Reed. Zu Wort meldet sich in Washington der ehemalige Pentagon-Mitarbeiter Ellsberg. Die Atomkriegsstrategie der USA bezeichnet er als Wahnsinn. Die Hochrüstung verschärft die imperialistische Krise. Australien ernannte einen Abrüstungsbotschafter. In Stockholm starten Gegner von US-Raketen eine Friedenstour. Einen Anschlag gab es auf Libanons Ministerpräsidenten. Aus Genf wird berichtet, 920 Mark Miete kostet dort eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Die USA wollen ihre isländische Militärbasis ausbauen. In Großbritannien wurde die Gurtpflicht eingeführt, es gab weniger Unfallopfer. Aus Syrien wird berichtet, 1983 war ein wichtiges Jahr für die Landwirtschaft des Landes. Vorgeschlagen werden Angebote des Militärverlages der DDR. Heinz Senkbeil, das Vorkommando. Ein Beispiel. Die Berlin-Seite berichtet vom Park am Weinbergsweg. Dort zog es viele Berliner hin. Das GSSR-Kulturzentrum zeigte technische Plakate. Und ein neues Gewächshaus gab es in Berlin-Heinersdorf. Bereits am Nachmittag um 17.15 Uhr brachte das Fernsehen der DDR Rockmusik zum Anfassen. Abends gab es den Clou, eine Filmkomödie, danach der Film ihrer Wahl, beziehungsweise Tipps dafür. Nach der aktuellen Kamera Die Liebe höret nimmer auf, Schauspielereien mit Sigrid Göhler und Peter Borgelt. Vom Polizeiruf, zweiten Menschen und Meer, das 7. internationale Liederfestival. Auch Radio DDR 1 übertrug dies, Radio DDR 2, Studio 80, danach Konzertsaal im Funk, der Berliner Rundfunk, 20 Uhr ein Wort zur Musik, 21 Uhr Wolfgang Amadeus Mozart, danach das Liederpodium. Die Stimme der DDR, das Jugendjournal und um 21.05 Uhr die Tippdisco. Beim Festival im Rostock dabei, Holger und Norbert. Deinen Tränen und geh zurück nach Haus. Das war nicht wie du gedacht. Aus dem Land der Träume schlag jeder einmal aus. Manchmal schon nach kurzer Nacht. Ein paar Stunden glaubtest du, was er gesagt. Sie war schön und sie tun wie Ina, Ina. Nimm den Schleier vom Gesicht. Ina. Kinder, 1983, das war ihr Durchbruch. Und dann war natürlich noch dieser Hit hier, Baby aus Halle. Alle DDR1-Hörer aus Ribnitz-Dammgarten zum Jubiläum gegrüßt, sondern auch alle Babys aus Halle. Und H&N vergnügten sich in den 80er Jahren mit ihren Babys aus Prag, Hanna und Dana. 18 Uhr ist es, aber 2 Liter habe ich noch die Seilschaft. Seinem Mund, hockt er verloren auf seinem Sofa, sich den Hintern wund. Ich seh ihn noch im Hof stehen, gestern plaudernd mit der Rentnerklicke. Eine Hand gestikuliert wild, die andere stützt sich auf die Krücke. Doch Hand aufs Herz, Hand aufs Herz, wenn du noch stehst, fällt mir kein Grund mehr ein, wieso du nicht auch weitergehst. Stadtpark, verwöhnte Biester, sie fressen aus der Hand. Die schon etwas zittert, faltig gelebt ist, gepflegt und elegant. Ich höre sie nach dem Takt mit Klatschen, meine Tango-Lehrerin. Eine Hand auf die Schulter, die andere kommt hier unten hin. Doch Hand aufs Herz, Hand aufs Herz, wenn du noch gehen kannst, fällt mir kein Grund mehr ein, wieso du nicht auch weiter tanzt. Jedes Mal, wenn einer geht, wird ein Platz frei im Karussell, das sich doch weiter dreht. Doch Hand aufs Herz, solange du lachst, fällt mir kein Grund mehr ein, wieso du nicht auch weitermachst. Hand aufs Herz, solange du lachst, fällt mir kein Grund mehr ein, wieso du mich auch weitermachst. Ich zieh dann mal meines Weges auf ihrem DDR1, hier ist Adi Hornt. Wir zogen auf sonnigen Wegen bei lachenden Mädchen vorbei. Sie schwenkten die Röcke verwegen und trällerten alle drei. So tralalala, so tralalala, tralalalalalalalalala, so tralalala. So tralalala, tralalalalala. Ihr Lied klang so hell in die Weiten, sie liefen so froh durch den Mai. Ich konnte mich für keine entscheiden, drum küsst ich sie alle drei. So tralalala, so tralalala, tralalalalalalalala, so tralalala. La la la la la la la la la la la, so la la la, so la la la la la la la la la la. Du Schwarze, du Blonde, du Braune, vergib und vergiss und verzeih. will keiner verderben die Laune, drum lass ich euch alle drei. So tralalala, so tralalala, ein wenig progressiver wird es ab 20 Uhr mit Ad Libitum. Bis dahin noch das Programm von DDR1. Morgen sind wir wieder da, natürlich mit den blauen Wimpeln aus dem Studio Mansfeld. Jugendradio. Mediengeschichte des Rundfunks der DDR auf DDR1. Ein Original-Jingle von Jugendradio DT64 war das. Ab 1990 gab es ein sensationelles Jingle-Paket. Von der Eastside. DT64. Morgenrock. DT64. Powered. Zeitgeist. Got that man. schön wie noch nie. Und auch du wolltest immer noch mehr und mehr. Doch um ewig zusammen zu leben, bedarf es noch einiges mehr. Da braucht man viel Verstand und Kraft, vor allem, aber braucht man immer ein brennendes Herz. Schumanangel, brennendes Herz. Wondering, I never knew what had happened to me. I didn't think Kenny Bonnells, I take my chance with you. Beeindruckende Einschaltquoten erzielte der Polizeiruf. Mediengeschichte auf DDR 1. Stadt.